Der Skandal um ein mögliches rechtsradikales Netzwerk in der hessischen Polizei hält auch nach dem Jahreswechsel die Politik in Wiesbaden weiterhin in Atem. Er wird noch einen Tag vor der Neuwahl der hessischen Landesregierung am kommenden Freitag erneut den Innenausschuss des Landtages beschäftigen. Wieder hat die Linksfraktion eine Sondersitzung beantragt, wie zuletzt kurz vor Weihnachten. Denn es gibt neue, beunruhigende Entwicklungen. Kurz vor der Jahreswende war bereits bekannt geworden, dass eine Frankfurter Anwältin mit türkischem Migrationshintergrund einen mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohbrief erhalten hatte. Die persönlichen Daten, die dieses Schreiben enthielt, stammen aus einem Polizeicomputer in Frankfurt am Main, so der schwerwiegende Verdacht. Ermittlungen gegen 5 hessische Polizeibeamte laufen, die vom Dienst suspendiert sind. Nun berichtete die Süddeutsche Zeitung über einen zweiten aktuellen Drohbrief gegen die Anwältin, der wiederum mit NSU 2.0 unterschrieben ist. Er soll sich auf die Suspendierung der Polizeibeamten beziehen, die außerdem unter Verdacht stehen, auch in einer Chatgruppe rechtsextremes Gedankengut ausgetauscht zu haben. Zudem gab es vor wenigen Tagen einen Bericht über einen weiteren ehemaligen hessischen Polizeibeamten mit möglichen Kontakten in Neonazi-Kreise, diesmal nach Halle in Sachsen-Anhalt. Obwohl dieser Polizist aktuell nicht mehr in Hessen Dienst tut, spricht die hessische Linksfraktion von einem erneuten Vorgang mit gravierender Bedeutung und zahlreichen offenen Fragen, bei denen der Innenminister sich nicht aus der Verantwortung stehlen dürfe. Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Da finde ich, müssen wir halt sehen, dass wir gerade durch den NSU-Untersuchungsausschuss halt festgestellt haben, dass wir durchaus vernetzte, militante Neonazi-Strukturen haben in Hessen, die jahrelang geleugnet wurden. Und da ist natürlich schon die Frage, ob es da auch einen Bezug zu gibt. Ja. Wolfgang Greilich, der scheidende FDP-Vizepräsident des Hessischen Landtages, ist vor allem besorgt über Kommunikationsprobleme einzelner Polizeipräsidien im Land mit dem Landeskriminalamt, das diese Fälle aktuell aufzuklären hat. Bereits bei der letzten Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses kurz vor Weihnachten sei klar geworden, dass zum Beispiel das Frankfurter Polizeipräsidium, kurz PP, dem LKA grundsätzlich misstraue, so Greilich. Verantwortlich für diese Probleme innerhalb der hessischen Polizei sei Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Das Landeskriminalamt ist die Institution in unserer Sicherheitsstruktur in Hessen, das dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass wir einen Abgleich kriegen über das gesamte Land, dass wir einen Blick dafür bekommen, wo gegebenenfalls auch Verbindungen bestehen. Und wir haben ja die letzten Tage als Stück für Stück immer mehr ans Tageslicht kam, festgestellt, dass es Verdachtsmomente im Bereich verschiedener Flächenpräsidien gibt. Dafür hat das PP Frankfurt natürlich keinen Blick. Dafür haben wir das Landeskriminalamt. Und das, weil man offensichtlich aus irgendwelchen Gründen Vorbehalte hat gegenüber der Arbeit des LKA, auszuboten, das ist eine sehr bedenkliche Geschichte. Und deswegen habe ich auch erhebliche Zweifel daran, dass dieser Innenminister Innenminister bleiben kann. Ob Peter Beuth trotz des aktuellen Polizeiskandals vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier am Freitag wieder für das Amt des Innenministers nominiert werden wird, das soll in den nächsten Tagen bekannt werden. Sollte es so sein, droht ihm schnell ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Polizeiskandal. Die Grünen, der Regierungspartner der CDU, haben bereits signalisiert, dass sie sich dieser Untersuchung nicht entgegenstellen würden.